Katholisch und Asket plagst du dich gern, nur die Geliebte will sich nicht enthalten und ketzerhaft den Leib des Herrn genießt sie unter doppelten Gestalten. Grillparzer.